ARD. Eure Exzellenz haben nach mir gerufen. Hier bin ich, Konrad von Rauris, hier bin ich. Ach, da bist du, Clemens von der Als. Schön, dass der Bote sagte, es sei von höchster Dringlichkeit. In der Tat, Clemens. Und von größtem Missvergnügen. Oh, aus welchem Grund denn, Eure Exzellenz? Weil es in meinem nächsten Kreisen eine unbotmäßige Leidenschaft für Geschnatter zu geben scheint. Geschnatter? Und weil die spitzbübische Zungenklafferschaft ihr Geraune nicht nur auf Salzburg beschränkt, sondern sich daran verlustiert, es in die Welt zu posaunen. Ich kann euch nicht folgen, Eure Exzellenz. Mich erreichte heute in der Früh eine Taube aus L'Aquila. Aus L'Aquila? Du weißt, wer dort residiert, Clemens. Seine Heiligkeit Papst Celestin V. Der Pontifex Maximus ist nicht einmal einen Monat gewählt. Er steht kurz vor seiner Krönung und hat, weiß Gott, anderes im Sinn, als sich mit Salzburger Gewäsch zu beschäftigen. Und doch hat ihm ein jemand von hier eine Taube geschickt, um den Heiligen Vater über Gernot von Binz Ableben zu unterrichten. Und nun hat mich Celestin V. einbestellt, damit ich ihm Rede und Antwort stehe. Was mich dazu zwingt, schon morgen eine beschwerliche Reise anzutreten. Und zwar nicht ins ehrwürdige Rom, sondern in dieses Kuhdorf in den Abruzzen, in dem sich unser neuer oberster Hirte wie ein Einsiedler verbirgt. Wie überaus unerfreulich für euch, Eure Exzellenz. Hast du Kenntnis darüber, welchem garstigen Schelm aus Salzburg ich diese unerwünschte Audienz bei seiner Heiligkeit zu verdanken habe, Clemens? Bedauere, Eure Exzellenz, das entzieht sich meiner Kenntnis. Ich werde aber selbstverständlich alles Menschenmögliche tun, um herauszufinden... Geschenkt, Clemens. Das Kind ist in den Brunnen gefallen. Ich erwarte etwas anderes von dir. Alles, was ihr wollt, Eure Exzellenz. Du musst mich in meiner Abwesenheit hier würdevoll vertreten, Clemens von der Als. Das bedeutet Führung mit wachem Auge und ruhiger Hand. Keine weiteren Ärgernisse in der Stadt. Haben wir uns verstanden? Voll und ganz, Eure Exzellenz. Greuel, Kapitel 11. Aber des Menschen Hoffnung ist verloren. So, lass mich deine Hand mal ansehen, Simonjäger. Und? Wie schlimm ist es denn für Marius? Ich befürchte, es steht schlecht um deine Hand. Martens Bolzen hat die Sehnen durchtrennt. Ich wüsste nicht, wie ich das wieder richten sollte. Dabei habe ich nicht mal sonderlich genau gezielt. Das ist meine Schwerthand, du Hund. Wie soll ich jetzt noch kämpfen? Auf deine Pranken können wir verzichten. Was wir gegen den Dämon brauchen, ist dein Verstand, Jakob Eulbart. Der getrübt ist von Schmerz, weil du mir dein Bolzen durch Knochen und Sehnen gejagt hast, wie die Römer ihre Nägel durch die Hände unseres Herrn Jesus Christus am Kreuz. Ah, du vergleichst dich mit unserem Heiland. Dann erwarte ich auch nichts weniger als ein Wunder von dir, mit dem du die heidnische Bestie zurück hinter die Pforten der Hölle schickst. Dazu braucht es kein Wunder, Martin von Dänemark. Ich brauche nur den richtigen Plan. Und der bestand daraus, Hals über Kopf auf dein Pferd zu springen und aus dem Kloster zu fliehen? Oder stimmt es gar nicht, was Bruder Mönch Bartholomäus mir erzählt hat? Ich kann dem Bibliothekarius die Einschätzung nicht übel nehmen. Er versteht etwas von Büchern, aber nichts von Kämpfen gegen Ausgeburten der Hölle. Doch was für Bartholomäus wie eine Flucht wirkte, war in Wirklichkeit der Beginn einer Jagd. Einer Jagd nach was? Du hattest das Gold doch schon vor dir, als du in seiner Höhle warst, oder etwa nicht? Ja, nur dass es mit Waffen nicht zu töten ist, wie auch du und deine Männer feststellen mussten, nicht wahr, Martin? Nun ja, also... Deshalb wollte ich nach etwas jagen, das die Bestie zur Strecke bringen wird. Und das wäre? Nun, Stahl vermag es nicht und auch sonst kein gewöhnliches Metall. Dafür braucht es eine besondere Form magischen Silbers. Unser guter Informarius hier, er wird es kennen. Im Lateinischen nennt man es Argentum Vivum. Quecksilber. Ah, ja, ja. Ja, ja, ich hörte davon, aber... Quecksilber, ist das nicht flüssig? Wie willst du daraus Schwerter schmieden? Gar nicht. Ich will es anders nutzen. Quecksilber kann in geringer Dosis als Heilmittel verwendet werden, doch nimmt man zu viel davon, stirbt alles, was lebt. Und da es magisch ist, vernichtet es auch dämonisches Leben. Ich wollte mit meinem Ross durchs Land reiten und Mengen davon besorgen. Man hätte es dem Greuel einfach nur in den gierigen Rachen werfen müssen und schon wären wir der Plage Herr geworden. Aber die Heiden mussten ja den Zugang zum Tal blockieren. Wenn es ein Heilmittel ist, wird es wohl auch hier im Infirmarium zu finden sein. Wie viel hast du davon vorrätig, Thaddäus? Nicht eine Unze. Wir heilen hier mit Pflanzen, Kräutern und Gottes Segen. Quecksilber findest du in Salzburg oder München, aber nicht bei uns im Zürner Tal. Dann, Dämonenjäger, solltest du dir schnellstens einen neuen Plan überlegen, um das Vieh zu töten. Manchmal muss man einen Dämon gar nicht umbringen, um ihn loszuwerden. Was soll das heißen? Nun, ich hab da so meine Erfahrungen. Ich reiste einst den Fluss Oder entlang, nach Norden. Als ich in ein Städtchen namens Frankenforde kam, rief mich der dort ansässige Schulze zu sich und klagte mir sein Leid. Nicht unweit der Stadt trieb ein Nachtgeist sein Unwesen. Weißt du, was das ist? Ein Nachtgeist? Ich trank mal einen Schnaps dieses Namens, aber der wird's nicht sein, den du meinst. Bedauerlicherweise nicht, nein. Der Nachtgeist, von dem ich rede, ist eine teuflische Gestalt, die nach der Dämmerung auf ahnungslose Wandersleute lauert und ihn auf den Rücken springt. Seine Opfer zwingt der Geist zu rennen, mit ihm, Huckepack, die ganze Nacht, bis sie vor Erschöpfung tot in den Staub fallen. Der Frankenforder Schulze heuerte mich an, den Spuk zu beenden. Also ließ ich das Pferd in der Stadt und zog mir andere Stiefel an, in der Hoffnung, sie würden mir gute Dienste leisten. Und so wanderte ich nach Sonnenuntergang über Wege, an denen es Überfälle des Nachtgeists gegeben hatte. Und wirklich, nach gar nicht allzu langer Zeit, sprang mir etwas auf den Rücken und krallte sich mit scharfen Klauen in das Fleisch meiner Schultern. Der Nachtgeist! Schnauze, Infirmarius! Zuerst versuchte ich ihn abzuschütteln, doch vergebens. Er hatte übermenschliche Kräfte. Auch stehen bleiben konnte ich nicht, denn seine Stimme war einer Peitsche gleich und trieb mich vorwärts. Und warum sitzt du dann heute vor uns und hast dich nicht totgerannt wie all die anderen? Das lag zum einen an meinem wachen Verstand und zum anderen an den Stiefeln, die ich trug. Die, musst du wissen, hatte ich kurz zuvor einem Zauberer abgenommen, den ich im Duell besiegte. Und wie du dir denken kannst, war das Schuhwerk kein gewöhnliches, sondern ausgestattet mit magischen Kräften. Gehst du mit ihm, geschieht nichts Besonderes. Rennst du aber mit ihm, so überwindet jeder Schritt, den du machst, mehrere Meilen. Mit ihnen bist du der schnellste Mensch auf Erden. Und das machte ich mir zunutze. Ich lief gen Osten. Das Land, getaucht in Dunkelheit, flog nur an mir vorbei. Die Stimme des Dämons schneidend im Ohr. Seine Krallen brennend in meinem Fleisch. Rannte ich über Felder und Flüsse, durch Wälder und Städte. Schritt um Schritt, Meile um Meile. Ich spürte, wie der Nachtgeist unruhig wurde, mich heftiger vorantrieb. Doch mit den Meilenstiefeln war das Ganze nicht viel mehr als ein längerer Spaziergang. Über den ich kein Wort mehr hören will, Eulwart. Keine Sorge, Martin, wir kommen zum Kern der Angelegenheit. Da die Sonne stets im Osten aufzugehen pflegt und ich mit meinen magischen Stiefeln genau in diese Himmelsrichtung lief, verkürzte ich die Nacht. Ich eilte dem neuen Tag entgegen, schnell wie der Wind. Der Nachtgeist heulte vor Wut, doch er kann nur bestimmen, dass man läuft. Nicht wohin. Als die Sonne aufging, waren wir mitten in einer kargen, gottverlassenen Einöde, hunderte Meilen von einer befestigten Siedlung entfernt. Des Nachtgeists Mächte wirken aber nur bei Dunkelheit. Bricht der neue Tag heran, muss er von seinem Opfer absteigen und sich bis zur nächsten Nacht verkriechen. Also glitt er von mir herunter, an diesem Ort, an dem so schnell niemand vorbeikommen würde, den er zu Tode reiten kann. Ich grüßte freundlich zum Abschied und rannte mit meinen Meilenstiefeln zurück nach Westen. Zu meinem Bedauern musste ich feststellen, dass das Schuhwerk zwar magisch war, aber von der langen Reise doch über alle Maßen beansprucht. Die Stiefel hielten genau bis zu meiner Ankunft an der Oder. Dann fielen sie auseinander. Sie hatten ihren Dienst erfüllt. Und ich meinen auch. Und wie soll uns die Geschichte jetzt helfen? Hast du ein zweites Paar solcher Schuhe? Greifst du dir das Gräuel und trägst es damit zum Nachtgeist, auf dass sie glücklich zusammenleben bis ans Ende ihrer Tage? Ich wollte dir lediglich klar machen, wie man Dämonen loswerden kann, wenn es einem nicht gelingt, sie zu töten. Du hast also kein Mittel gegen das Gräuel? Noch nicht. Aber ich bin zuversichtlich, dass... Du hast zwei Tage Zeit, Eulwart. Finde eine Lösung und du bleibst am Leben. Andernfalls hast du keinen Wert mehr für mich. Mit deinen Händen kannst du nicht arbeiten und mit deinem Maul kannst du nur faseln und fressen. Also denk dir was aus, wenn dir dein Leben lieb ist. Haben deine Drohungen schon zu irgendwas geführt, das geholfen hätte, Martin von Dänemark? Ah, der Diener schleicht umher und steckt seine Nase in fremde Angelegenheiten. Das ist keine Antwort auf meine Frage. Nun, meine Drohungen haben bewirkt, dass der Infirmarius hier das Klostertor geöffnet hat, um uns einzulassen. Nur um dich zu retten, Severin Dornberger. Du kannst nicht wahllos Menschen meucheln, wie es dir passt. Ach so, kann ich nicht? Aha, und wer will mich daran hindern? Was steht da geschrieben? Und Gott, der Vater, erbarmte sich meiner und wies mir den Weg einzuschmelzen, alles Gold, das ich finden ließ im Tale, und es zu gießen in eine Form gleich dem Kreuze Christi, zwei Ellen lang und eine in der Breite. Gekrönt aber sollte es werden vom Kristall aus dem Berge. Und ich tat, wie mir geheißen, und der Herr sprach: Nimm dies als Schlüssel, um den Daimon zu bannen. Ich fragte, aber wie? Und er sprach: Hab keine Furcht, ich leite dich. Es steht da, vermaledeiter Tintenfraßenschimmel. Ich kann's nicht mehr erkennen. Ich kann nichts mehr erkennen. Bartholomäus, wo willst du hin? Nur einen Moment hinaus, Vater Abt. Dazu hast du Zeit, wenn die Sonne zur Mittagsstunde hoch am Himmel steht. Aber bis dahin widmest du dich, wie wir alle, den Schriften. Ich muss auf die Latrina. Ist es denn so dringend? Die Eingeweide zwicken garstig, Vater Abt. Es brodelt im Gedärm. Ich weiß bei Gott nicht, wie lang ich den Schiss noch halten kann. Bartholomäus, du erwähnst den Namen unseres Herrn in einem Atemzug mit Exkrementen? Verzeiht mir, Vater Abt. Es ist die Notdurft, die mich dazu trieb. Ja, dann eile dich um Himmels Willen. Aber komm danach sofort zurück, hörst du? Ja, Vater Abt. Danke, Vater Abt. Thaddäus, Martin von Dänemark ist nicht weniger dämonisch als das Greuel. Er ist imstande, uns alle umzubringen. Beten wir, dass es nicht so weit kommt. So. Beten ist gut. Dafür sorgen ist besser. Severin, das klingt ja, als hättest du einen Plan. Das kommt drauf an, was du in deinen Fläschchen und Tiegeln verbirgst. Ja, dies und das. Der Dämonenjäger hat nach Quecksilber gefragt. Ja, als Mittel gegen das Greuel. Es würde auch gegen Martin und seine Männer helfen. Das kann doch nicht dein Ernst sein. Man könnte es ihnen unters Essen mengen. Sie würden nichts davon merken, bis es zu spät ist. Du sprichst von Mord, Severin. Kennst du als Christenmensch nicht das fünfte Gebot? Willst du ins Fegefeuer? Wenn schon kein Gift, dann zumindest etwas, das sie außer Gefecht setzt. Bilsenkraut. Das hast du doch hier. Wir betäuben und entwaffnen sie und sperren sie in den Gewölbekeller, wo sie uns kein Leid zufügen können. Doch kein Wort mehr. Bilsenkraut hat in den letzten Tagen hier in Zirn so viel Boshaftes und Sündiges begünstigt, ich werde davon keine Unze mehr herausgeben. Ich erkenne dich nicht wieder, Severin. Du warst immer ein Mann des Verstandes. Es tut mir leid, Thaddäus. Nichts lag mir ferner, als dich zu verärgern. Es ist nur, ich habe Angst. Martin kennt keine Grenzen, kein Erbarmen und keinen Gott. Oder? Oder? Wo steckst du? Oder? Diesmal bist du nicht zu früh. Die rechte Zeit ist angebrochen. Du kommst, um zu erfüllen, was vorbestimmt ist. Tritt näher, Wolfhind, Bärentöterin. Die Jahrhunderte erwarten dich. Hör auf mit deinen Possen und zeig dich, alte Krähe. Ganz wie es der Greuelschen Braut beliebt, der Herrin des Tals. Genau darüber will ich mit dir sprechen, oder? Oh ja, es wehrt sich noch in dir. Dein Wille stemmt sich gegen das Geschirr, versucht das Zaumzeug auszuspucken. Doch keine Sorge, Wolfhild. Das lässt nach. Ich dachte, es will mich töten. Mein Blut saufen, mein Fleisch fressen. Es ist nicht wie wir. Es lebt nicht vom Fleisch. Es nährt sich vom Bösen. dürstet nach der Niedertracht der Menschen, saugt sie aus ihnen heraus, so bleibt es stark. Und es wäre noch 100 Jahre oder länger dort unten geblieben, hätten die verfluchten Mönche es nicht geweckt mit ihrer Bosheit und ihren Morden. Und jetzt will es, dass ich mich ihm hingebe? Weil eine es tun muss, Wulfhild. Eine muss sich opfern, um alle zu retten. Und wenn ich's nicht tue, nimmt's mich mit Gewalt? Nein. Nur wenn ein Weib sich selbst und aus freien Stücken hingibt, kann es die Brut austragen. Niemals werde ich das Weib eines Untiers. So habe ich auch geredet. Du? Das letzte Mal, als es emporstieg und durch die Menschen ging wie der Schnitter durchs Korn, war ich wie du. Jung und stark und voller Wut. Es nahm mir meinen Mann Gudmund. Und dann kam es als er zurück zu mir. Es stellte mich vor die Wahl. Entweder ich gab ihm, was es wollte, oder es würde sich einen nach dem anderen holen. Ich sah 10 sterben. 10, die ich kannte. Alte, zu denen ich aufgesehen hatte. Männer und Frauen, mit denen ich aufgewachsen war. Und als es mit den Kindern anfing, habe ich mich seinem Willen gebeugt. Du hast dich mit ihm gepaart. Der böse Geist braucht alle paar 100 Jahre einen neuen Körper, um auf der Welt zu wandeln. Du hast es am Leben gehalten. Ich habe das Dorf am Leben gehalten. Das Tal. Und du wirst das auch tun. Du wirst sein neues Mutterweib. Sonst werden alle sterben. Und warte besser nicht zu lang, Wulfhild. Das Töten kann jederzeit beginnen. Das Feuer darf nicht ausgehen, hat Ulrik immer gesagt. Eine Schmiede ohne Feuer ist wie ein Fluss ohne Wasser. Und das hier ist schon viel zu lang erloschen. Ha, es brennt. Gib mir ein Holzscheit, Matthias. Hier. Ah, gut so. Wir müssen es herunterbrennen lassen, bis daraus ein Glutbett wird und dann zur rechten Zeit genügend Holz nachlegen. Besonders über Nacht. Alle Götter! Das ist es, oder? Gerlind? Es ist nah. Es kommt ins Dorf. Matthias, wir müssen die Tür versperren, damit es nicht hineinkommt. Mit der Bank da. Los, hilf mir! Ja. Ja. So. Das ist gut. Leise jetzt, damit es uns nicht hört. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Auf damit! Reich komm, mein Wille geschehe. Dein Maul sollst du halten, Mann! Im Himmel, also auch auf Erden. Matthias! Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld. Wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Ist es fort? Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Ne Satanas, de Artus! Et animam pauperis de hack creatura! Hör auf mit dem lateinischen Gefasel! Arnulf? Mönch! Es ist nicht Arnulf! Lass dich nicht täuschen, Gerlind! Post hack, serpere in profundis inferni tui! Es gibt nichts aus gegen mich. Wenn ich hier wäre, um euch zu töten, hätte ich schon längst getan. Weshalb brichst du dann die Tür zu meiner Schmiede auf? Um dir das hier zu bringen, Gerlind. Was ist da drin in dem Sack? Was von deinem Mann übrig ist. Ulrik? Mein Weib hat mich gebeten, ihn dir zu bringen. Hier ist er. Sag Wulfhild, ihr erster Wunsch ist erfüllt. Als die Männer vom Messwein weghoren, Martin und sein Hauptmann. Zu jeder Mahlzeit. Kein Tropfen mehr. Ich bitte mich um Macht, dass sie mich hier hinter dieser Ecke nicht finden und ich hören kann, was die zwei miteinander aushecken. Gut. Hä? Hey, Satan! Was war das? Verschwinde hier! Ich weiß nicht, sieh nach, Ulrich. Ja, schon dabei. Komm her, Satan! Ein Katzenvieh! Und ich dachte schon, es wäre das Gräuel. Komm, verschwinde, du pelziger Teufel, sonst mache ich mir ein paar schöne Handschuhe aus dir. Lass das Aas, Ulrich. Du holst dir nur die Flöhe. Kümmere dich um deine Aufgaben. Ja, Martin. Bin schon unterwegs. Ha? Auf dem Weg! Hä? Und wo ist der Dänen jetzt hin? Der kann sich doch nicht in Luft aufgelöst haben. Wusste ich's doch. Ohne Katze ist, kann die Ratte nicht weit sein. Bitte mach nicht! Jeder in diesem Kloster muss sich sein Leben verdienen, Bartholomäus. Und dazu gehört Gehorsam. Bitte, Herr, ich... Das Maul sollst du halten, wenn ich rede. Wenn du es nicht für nötig hältst, deinen Pflichten in der Bibliothek nachzukommen, frage ich mich, wozu du deine Augen noch brauchst. Vielleicht sollte ich sie dir ausstechen, damit du mich nicht mehr ausspähen kannst. Martin, ich... Hm? Ich habe es herausgeführt. Aha. Über das Gräuel. So, dann raus mit der Sprache. Ich fand einen Text von Bruder Iglesias, dem Gründer Maria Zirns. Er beschreibt darin, wie Gott ihn anwies, ein goldenes Kreuz zu fertigen mit Bergkristall als Schutz vor dem Gräuel. Wo ist dieses Kreuz? Ich weiß es nicht. Das Pergament war brüchig. Die Schrift nicht mehr zu lesen. Na dann, mit welchem Auge soll ich anfangen? Nein, bitte. Ich weiß noch etwas. Es geht um Severin. Severin Dornberger. Den hast ihr doch, nicht wahr? Aber ihr könnt ihn nicht töten, weil er unter dem Schutz seiner Exzellenz des Erzbischofs steht. Du sagst mir nur Dinge, die ich schon weiß, dicker Mönch. Aber wisst ihr denn auch, dass Severin Gefühle für Thaddäus hat? Und das auf Gegenseitigkeit beruht? Was? Der Diener und der Medikus? Das denkst du dir doch aus. Was glaubt ihr denn, weshalb der Deus mich mit dem Holz niedergeschlagen und euch hereingelassen hat? Aus Liebe zu Severin und aus Furcht, ihr würdet ihn töten. Thaddäus hat all seine Marienserbrüder an euch ausgeliefert, weil er einen Mann dadurch retten konnte. Das sagt doch etwas aus. Scheint so, als dürftest du deine Augen noch ein wenig behalten, Bartholomäus. Finde dieses goldene Kreuz mit dem Bergkristall, hörst du? Ja. Okay, was willst du hier, altes Männlein? Dich ein wenig reicher machen will ich, wenn du mich reinlässt. Das ist nicht so gut, das ist dein Gott. Hier. Aber zuschauen kostet am Pfennig mehr als selber ficken. Oh, im Himmel. Hier ist kein Loch mehr frei. Such dir ein anderes. Siehst du nicht, dass wir zu ficken haben? Nicht nachlassen, Jungs. Macht weiter. Ich will jetzt meinen Namen hören. Sagt ihn. Saida. Saida. Oh, ist gut. Wer bin ich? Ihre Majestät. Die Königin der Huren. So, und wer bist du, alter Mann, dass du eine Königin bei ihrer Fickaudienz störst? Ich bin Clemens von der Alst, der Bischof vom Chiemsee. Und ich habe den Zwillingen ein Geschäft vorzuschlagen. Hier. Na, dann lass hören, Clemens von der Alst. Aber doch nicht, während ihr... Ach, wir fleischen mit dem Zeers, nicht mit den Ohren. Also los. Herrje, wenn es sein muss. Morgen, Ja, weiter. Morgen wird ein Mann mit Gefolge die Stadt verlassen. Ich will, dass er nirgendwo ankommt. Wer ist es? Das findet ihr schon raus. Wie groß ist sein Gefolge? Groß. In unserer Zunft geht das Gerücht, Martin von Dänemark würde für dich schaffen. Schwitz nicht, Junge, stoß! Und wenn es so wäre? Der letzte von uns, der mit ihm zu tun bekam, schmort jetzt in der Hölle. War der Elsässer ein Freund von euch? Ach, wir haben ihn gehasst, wie die Reude. Dann sind wir im Geschäft. Darauf kannst du und dann bist du verfickt. Wohlfeld! Wohlfeld! Ida, was ist? Wohlfeld, nimm dich in Acht. Das Gräuel war im Dorf. War oder ist? Es ist fort. Aber die da. Wohlfeld! Die haben's auf dich abgesehen. Mit denen werde ich fertig. Na? Was wollt ihr? Du bist uns Erklärungen schuldig, Schulzin. Zwegendolf. Das Gräuel hat uns gejagt. Ruhe, Buhn! Lass mich reden. Hat's wen umgebracht? Nein, aber zurückgebracht. Ulrichs Leichnam in die Schmiede und gesagt, es hätte dir damit einen Wunsch erfüllt. Was hast du mit dem Gräuel zu schaffen, Wohlfeld? Mein Weib hat mir erzählt, du hättest mit ihm gesprochen, da oben im Wald. Wohlfeld hat mich vor ihm gerettet. Du solltest ihr dankbar sein, Dolph. Ach, Wilhelma, was redest du? Und eben warst du schon wieder im Wald, Schulzen. Ich frage dich, Wo? Bei Urda. Was? Was plant ihr, du und die alte Krähe? Und warum erfüllt das Gräuel dir Wünsche? Was hast du ihm dafür versprochen, hä? Lass sie in Frieden! Sie ist die Einzige, die wirklich etwas tut, während ihr euch hier verkriecht. Überlass das Reden den Erwachsenen. Ja, sag endlich die Wahrheit, Wulfhild! Ja, genau. Ja, verdammt! Wulfhild hat alle ihre Versprechen gehalten. Dich hab ich nicht gefragt, Gerlind. Ich lass mir nicht das Maul von dir verbieten, Ziegenbauer. Unsere Schulzin hat Ida zurückgebracht. Ich habe den toten Körper meines Mannes wieder. Und sie hat dafür gesorgt, dass du das Wurmkraut bekommen hast und jetzt hier wieder die Gosch aufreißen kannst, statt dir hinter deinem Hof die Huga aus dem Leib zu kotzen. Und während all dem liegt Arnulfs Leiche immer noch oben auf der Klamm. Wie wär's also, wenn alle ihre Schnauze halten und ihn von da oben holen, damit wir ihn mit Ulrik zusammen bestatten können. So, wie es die Götter wollen. An, wie sie sich alle versammeln. Die Lämmer und die Wölfe. Und jetzt hört zu. Ab sofort gibt es keine Widerworte mehr, wenn ich etwas sage. Es gibt keine Ausreden, keine Rumgeschnüffel. Jeder von euch tut nur noch das, was ich befehle. Sonst werde ich hart durchgreifen. Habt ihr das verstanden? Ihr auch, Marienser. Dämonenjäger, was ist mit dir? Der Beweis, dass mit dir nicht zu spaßen ist, hat mich meine Schwerthand gekostet. So ist es. Und du, Leibdiener, was ist deine Meinung dazu? Nun, heißt es nicht in den Sprüchen Salomons, wer zugrunde gehen soll, der wird zuvor stolz? Und Hochmut kommt vor dem Fall? Ich glaube, ein wenig Demut würde dir gut zu Gesicht stehen, Marten von Dänemark. Du bist nicht unser Herr und Gott, sondern bloß der Diener des Dieners des Dieners seines Dieners. Ja, ich hab doch gewusst, dass du aufbegehren würdest, Severin Dornberger. Weil du dich so sicher fühlst, beschützt vom Wort des Erzbischofs. Du denkst, ich kann dir nichts, muss dich heil in Konrad von Rauris Schoß zurückbringen. Aber eins hast du dabei nicht bedacht. Ich muss dir nicht ins Fleisch schneiden, um dir weh zu tun. Das schaffe ich auch ganz anders. Rorich? Ja? Schaff mir den Infirmarius her. Hey, na komm schon, Quatsch. Hey, lass mich los. Zier dich nicht wie eine Jungfrau. Komm. Was soll das bezwecken, Martin? Nun, mir hat ein Vögelchen gezwitschert, dass du und der Infirmarius euch lieber mögt, als es angebracht wäre. Unfug. Wirklich? Das heißt, du hast sie noch nie nackt gesehen. Wieso sollte ich? Dann mache ich dir jetzt ein Geschenk. Halt ihn gut fest, Rorich. Der macht keinen Mucks, Martin. Hey, was hast du vor? Martin, tu ihm nichts. Seht ihn euch an. Jetzt steht er da wie Adam im Paradies. Was fällt dir ein, einen Marienser-Bruder zu entblößen, Martin von Dänemark? Schämst du dich nicht? Quatsch weiter, Väterchen, und du bist der Nächste. Hast du jetzt genug, Martin? Siehst du deinen Lebenssinn darin, andere zu erniedrigen? Oh nein, großer Mechanikus. Ich wollte mir nur das Würmchen einmal genauer betrachten, das dein Verlangen weckt. Aber sieh mal, wie unnütz es baumelt. Er braucht es gar nicht mehr. Nein! Nein! Nein, nein, nein, nein! Was hast du getan? Ein Zeichen gesetzt. Hier! Den schlaffen Aal schenk ich dir. Was der Teufel, Martin von Dänemark? Herrgott, noch eins. Ich kann sein Gejaule nicht mehr ertragen. Nein! Na, da hatte der räudige Bibliothekarius doch tatsächlich recht mit seiner Vermutung. Begrabt den Infirmarius auf dem Gottesacker und schafft Essen herbei. Was ist eine Beerdigung schon ohne einen ordentlichen Leichenschmaus? Severin, Severin, Herr im Himmel, das ist entsetzlich. Bartholomäus. Bartholomäus. Wo ist er? Severin. Wo ist er? Wo ist der? Nein, Severin, bleib! Wo ist der, Bartholomäus? Wartet, Vater Abt, euer Fuß! Bartholomäus! Ich kümmere mich um Severin. Sag mir, wo er ist! Halt, Severin, warte! Tu jetzt nichts Falsches! Allmächtiger, ich wusste doch nicht. Ich hätte doch nie... Wenn Severin mich findet, bringt er mich um. Herr Bartholomäus, meiner Herr, zeig mir einen sicheren Ort. Vielleicht die Zelle, in der Vater Abt das Heidenmädchen verborgen hatte. Hilf mir, Allmächtiger, der Raum muss hier unten irgendwo sein. Kein Durchkommen. Kein Durchkommen. Ist es das, was gemeint ist in den Klageliedern der Heiligen Schrift? Er hat meinen Weg vermauert mit Quadern und meinen Pfad zum Irrweg gemacht. Herr, was ist das? Du hast mich hergeführt. Das ist es. Genau so, wie Ecclesius es beschrieben hat. 2 Ellen lang und 1 breit. Aus purem Gold, gekrönt mit einem großen Bergkristall. Es wird uns vor dem Gräuel schützen. Und ich habe es gefunden. Nun kann niemand mehr Gräuel gegen mich hegen. Ich muss es nur noch mit nach oben bringen. Oh Herr, gib mir die Kraft, dies Kreuz aus dem Stein zu ziehen, auf dass ich es den anderen zeigen kann als göttliches Artefaktum. Wie soll das gehen? Wie kann ich es befreien? Was schrieb Iglesias? Nimm dies als Schlüssel gegen den Daimon. Na, als Schlüssel! Natürlich! Aufschließen und abziehen. Wie beim Schlüssel im Schloss. Warte. Warte. Was ist das? Wo geht es dahin, Herr? Bartholomäus? Wer? Allmächtiger! Was ist das für ein Zeichen, das du mir schickst? Bartholomäus! Das hast du gut gemacht. Du hast mir einen Gefallen getan, dicker Mönch. Nein! Nein! Weicher Satan! Siehst du dieses Kreuz? Es wird dich bannen. Aber Bartholomäus, es stand doch genau beschrieben. Das Kreuz ist ein Schlüssel. Ein Schlüssel für die Tür, die den Gang zum Fels versperrt. Und du hast sie damit aufgeschlossen. Wo ist er? Bartholomäus! Versteckst du dich in deinen Büchern? Severin, mach dich nicht unglücklich. Es darf nicht noch mehr Blut vergossen werden. Bartholomäus! Wo hast du dich verkrochen? Wenn du ihm etwas antust, wird Martin dich zur Rechenschaft ziehen. Und wir brauchen dich und dein Verstand, um lebend aus dem Tal zu kommen. Ach, da ist er ja. Was? Bartholomäus, da unten im Hof. Nein, Severin, warte! Was ist da? Das ist da! Das Gräuel ist im Kloster! Was faselst du da? Das Gräuel, hier! Das Kreuz, der Schlüssel! Das Gräuel ist aus den Höhlen gekommen. Wir müssen alle fliehen. Jetzt reicht es mir mit dir, Bartholomäus. Ich werde dich in 2 Teile zerlegen. Was? Ich kann deine Niedertracht wittern. Martin von Dänemark, du bist bis oben hin voll mit. Nein! Du wirst mein Fest. Severin, warte! Was? Da draußen. Na komm, hier. Sieh durch die Scharte da unten. Allmächtiger. Das Gräuel. Na los, Dämonenjäger. Wir müssen den anderen helfen. Nein, halt! Wir müssen zurück in die Bibliothek. Uns verstecken. Und beten, dass es uns nicht findet. Lauft, Brüder! Bringt euch in Sicherheit! Komm mit, Väterchen, du wirst mich herausfinden. Au, Martin, mein Fuß! Ich kann nicht so schnell! Ins Maul und komm! Hier rein! Na los, Väterchen, ablauf! Ich versuch's ja. Los, da lang! Von da hinten kommt ein Luftzug. Aber da ist nichts. Nur eine Wand am Ende der Sackgasse. Ach ja? Das nennst du eine Sackgasse? Ich wusste nicht, das sehe ich zum ersten... Oh mein Gott! Bartholomäus! Dem hilft keiner mehr. Da in der Wand, da ist ein Ausgang. Das muss der geheime Weg aus Abt Ecclesius' Aufzeichnungen sein. Na, dann wollen wir mal hoffen, dass er keine Meeren aufgeschrieben hat. Komm jetzt! Martin, ich bin gegen einen Fels gestoßen. Na und? Weiter mit dir. Beeil dich, alter Mann. Aber man sieht die Hand vor Augen nicht. Und mein Fuß schmerzt entsetzlich. Alles besser, als vom Gräuel zerfleischt zu werden. Denkst du, es ist uns noch auf den Fersen? Das weiß ich. Hoffen wir, dass es mit den anderen im Kloster genug zu schaffen hat. Eins ist sicher. Ich werde keinen Augenblick zu lang in diesen Höhlen bleiben. Los jetzt. Ich mach doch so schnell. Oh! Ah! Kilios, pass gefälligst auf, wo du hintrittst. Martin, danke, das hätte übel enden können. Ich hätte dich fallen lassen sollen. Beinahe hättest du mich mitgerissen in den verdammten Abgrund. Halt dich nah an der Wand. Hörst du? Nochmal rette ich dich nicht. Versprochen. Oh, warte. Siehst du das da? Das Leuchten? Ja, ich seh's. Es liegt auf unserem Weg. Vielleicht geht es da ins Freie. Komm, Väterchen, komm. Nein, nein, das ist kein Ausgang. Das ist kein Licht von außen. Das Leuchten sitzt auf der Wand. Es kommt vom Moos. Hast du sowas schon gesehen? Nein. Es fühlt sich weich und kalt an. Es glüht ohne Hitze. Das ist wahrlich. Oh, Martin, es hat mich was gepackt. Eine Hand. Oh. Mein Bein ist... Jetzt ist es an meinem Fuß. Halt still. Aber... Da ist nichts. Hier ist nur... Moos. Moos? Es bewegt sich von allein. Kriecht über den Boden wie ein Trunkenbold und legt sich um deinen Knöchel wie von selbst. Es kühlt. Angenehm. Das muss ich schon sagen. Und warte. Es tut nicht mehr weh. Mein Fuß. Es tut nicht mehr weh. Als hätte das Moos den Schmerz aufgesogen. Und wenn du auftrittst? Moment. Nichts. Als wäre der Fuß geheilt. Alles ist wie vor meinem Sturz. Na dann, beweg dich, Väterchen, und sieh zu, dass das Moos dort haften bleibt. Mit dem Leuchten am Fuß sehen wir wenigstens, wo wir hingehen. Severin, was, wenn es noch hier ist? Wozu? Sie sind alle tot. Und wenn es auf uns lauert? Es hätte uns doch längst gefunden. Ich weiß nicht. Lass uns lieber von hier verschwinden. Komm, Severin, hilf mir, das Tor zu öffnen. Mit der verletzten Hand kann ich's nicht allein. Warte, Dämonenjäger. Es gibt keinen sicheren Ort, an den wir fliehen könnten. Und was dann? Warten, bis das Groll zurückkommt und uns holt. Wir müssen einen Weg finden, das Ungeheuer zu besiegen. Wir sollten das mit den Heiden besprechen. Sie wissen mehr über den Dämon als wir. Wie ist es ins Kloster gekommen? Severin, hörst du mir zu? Ein goldenes Kreuz? Wo kommt das her? Severin! Wenn es nicht von oben gekommen ist und nicht von der Seite... Dann kann es nur... Hey! Hey, wo willst du hin? Ja, genau. Nach unten. Ins Gewölbe. Nach unten. Ins Gewölbe. Himmel, Herrgott. Ist denn hier jeder von allen guten Geistern verlassen? Severin, warte! Ich komme mit! Ja, du weißt, das hell hier draußen. Ja. Wo sind wir, Väterchen? Einen Moment Geduld, Martin von Dänemark. Ich muss mich erst mal umsehen. Also, da hinten ist das Zirnerjoch. Das bedeutet, wir sind in den Bergen oberhalb von Maria Zirn. Wenn wir in diese Richtung... Ja, was ist, Väterchen? Da liegen Menschen. Wo? Andere Seite. Ach, Allmächtig. Das Groll war also schon hier. Das müssen mehr als 2 Dutzend Körper sein. Sie sind noch nicht lange tot, so viel ist sicher. Herr Martin, der Mann hier. Väterchen, ich sehe es. Lass mich mal. Wer bist du? Wiegald. Wiegald? Aus dem Zirnertal? Aus dem Chiem und dem Chiemgau. Ah, ihr seid die landlosen Bauern, die Clemens von der Alz geschickt hat. Egal, sag, woher kanntet ihr diesen Weg? Wir kannten ihn nicht. Wir haben uns in den Bergen verirrt und sind zufällig hergekommen. Und dann kam dieser Dämon über uns. Wiegald, wo geht es Richtung Chiemgau? Dort, den Pfad entlang, von da kamen wir. Gut. Komm, Väterchen. Aber wir müssen ihm doch helfen. Na, tu dir keinen Zwang an, Väterchen. Ab, mach nur. Und grüß mir das Gräuel, wenn du es siehst. Ja, bitte. Gib mir wenigstens den Gnadenstoß. Meine ganze Familie liegt tot um mich herum. Freu dich doch, dass du sie noch ein wenig ansehen kannst, bevor du stirbst. Du bist wahrhaftig der niederträchtigste Bastard, den mir je untergekommen ist, Martin. Du wirst mir so gut schmecken. Nein. Nein. Nein, du Teufel. Du hast es so genossen, andere zu quälen, Martin. Als Dank werde ich mir viel Zeit mit dir lassen. Viel Zeit. Nein! Oh Gott, ich tue alles. Bitte. Bitte verschone mich! Verschone mich! Oh Gott! Nein, ich Herr, nimm mich hier, mir war ich schlecht! Zurück in die Höhle! Ich muss zurück in die Höhle! Hier, Jakob Olvard, schau! Hier ist es hineingekommen. Aus den Höhlen. Das Loch in der Wand ist viereckig. Ja, es ist eine Tür. Und wenn man sie öffnen kann... Warte. Hier... Was suchst du, Severin? Den Mechanismus. Es muss ein Meisterwerk sein. Ich hörte von beweglichen Wänden und versteckten Türen in alten römischen Palästen. Der hier muss mit verborgenen Hebeln arbeiten, die mit enormer Kraft die Steinwand wegziehen. Hier, wenn sie sich nach hier aufschiebt, müssen die Hebel ungefähr hier verlaufen. Und das heißt, der ganze Mechanismus muss seinen Anfang... Ja... Das ist es. Was? Der Stein hier. Siehst du das Loch in der Mitte? Ein Viereck. Und? Nun schau dir das goldene Kreuz an. Hier. Das untere Ende vom Längsbalken hat die Form und Größe des Lochs. Moment. Siehst du? Es passt. Und weiter. Wenn das große Loch in der Wand die Tür ist und das kleine im Stein das Schloss, dann ist das Kreuz... Der Schlüssel? Ha! Beachtlich. Meinst du, wir sind jetzt sicher vor dem Gräuel? Vielleicht. Aber darum geht es nicht. Doch. Genau darum geht es. Wir bleiben hier. Wir haben genug zu essen für Wochen. Jetzt wo... Ach, wir müssen sie begraben. Severin, auf dem Gottesacker. Das heißt, du musst sie alle begraben. Ich kann mit meiner Hand keine Schaufel halten. Das einzige Grab, das ich ausheben werde, Jakob Olvard, ist das Grab für das Gräuel. So, da sind wir. Und Wulfhild, wo liegt der dein Arnulf? Dort hinten an der Felskante bei der Klamm. Bei den Raben. Na, wartet. Hey! Macht, dass ihr wegkommt, ihr Katzenviecher. Nehmt das Fleisch der Christenkrieger. Das von meinem Mann kriegt ihr nicht. Die Raben. Sie sind Odins Boten. Sie wollen Arnulf ins Totenreich holen. Können sie uns überlassen, Wilhelma. Wulfhild! Dein Plan. Wie willst du Arnulfs Körper hier runterkriegen von der Klamm? Wir seilen ihn ab. Aha. Ja, Ida, ich weiß. Arnulf ist schwer, aber zu viert wird es gehen. Was ist mit den anderen Leichen? Die können sie hier nicht einfach liegen lassen. Wir werfen sie von der Klamm auf der anderen Seite, vors Tal. Dann können sich die Wölfe und Geier um sie kümmern. Das geht nicht, Wulfhild. Ich muss sie bestatten. Ich kann sie mit Gestein bedecken. Das hier ist ein ruhiger, schöner Platz. Für die ewige Ruhe. Ja, Matthias, das habe ich auch gedacht, als ich mit Arnulf hier stand. Aber er hat nur den Kopf geschüttelt. Für ihn war das Zirnertal ein Gefängnis. Ein Ort, von dem man nichts Gutes erwarten kann. Heute weiß ich, was er meint. So, Severin, kann ich jetzt bitte eine Antwort haben? Was machen wir jetzt hier? Severin, warum mussten wir unbedingt ins Infirmarium? Was suchst du? Ruhig, Dämonenjäger, bitte. Von Salpeter nimm 6 Teile, von der Holzkohle 2 und einen vom Schwefel und du wirst Blitz und Donner erschaffen, wenn du die Kunst beherrschst. Severin, was redest du da? Das sind die Worte des großartigen Dr. Mirabilis. Dr. Mirabilis? Wer ist das? Ein Wunderheiler? So nennt man den ehrwürdigen Bruder Roger Bacon. Den berühmten Franziskanermönch und Universalgelehrten. Er war geistiger Vater dutzender Erfindungen, darunter auch nämliches Pulver, das wir jetzt zusammenmischen werden. Ah, hier ist es. Das hat noch gefehlt. So. verschüttest all dein Pulver, Severin. Dabei war es doch so mühsam für dich, es herzustellen. Das ist der Sinn, Jakob Olbert. Hey, gib Acht, dass du nicht auf die Spur trittst, ja? Mir scheint, du hast den Verstand verloren. Du irrst, mein Lieber. Ich gebrauche meinen Verstand nur anders als du. Aus deinem kommen Geschichten, die abends am Lagerfeuer für Zerstreuung sorgen. Aus meinem entsteht das Feuer selbst. So, da sind wir. Am Goldkreuz. Das wäre geschafft. Den Rest des Pulvers brauchen wir hier. So. Ja, und nun? Öffnen wir die Tür. Darf ich? Ja. Also, das goldene Kreuz drehen. Aber nun kann das Gold doch wieder hinein. Gott nochmal, mach sie wieder zu, Severin. Shh. Hörst du? Da läuft jemand durch die Höhlen. Komm mit. Wohin? Zurück. Zum Anfang unserer Pulverspur. Ich sag doch, du wirst verrückt. Ganz im Gegenteil, mein Freund. Heute zeige ich dir, wie man Dämonen jagt. Hallo! Severin, warte. Ist da wer? Wer ist das? Ja, wer wohl? Hört ihr mich? Ich bin Egidius. Das ist der Vater Abt. Nein, nicht der Vater Abt. Hallo, wer ist es da? Es ist der Dämon in seiner Gestalt. Ja, und was, wenn es doch der echte Egidius ist? Jakob, glaub mir. Hallo. Der Abt hat sich den Fuß auf der Treppe zum Taubenturm verknickt und humpelt. Und das, was da durch die Höhlen Hallo. Läuft, hat eindeutig zwei gesunde Füße. Und nun ist es schon beim Kreuz. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Hallo! Severin, was tust du? Mit Stein und Stahl? Blitz und Donner erschaffen. Hallo! Oh, beeil dich! Severin, sonst hat er uns! Es muss funktionieren. Es muss. Nun mach schon! Das muss doch... Der ja, es brennt! Es brennt! Komm jetzt, Jakob Olbert! Raus hier! Schnell! Bind die Stämme noch fester zusammen, Ida. Das Totenfloß muss halten. Wulfeld! Wir könnten dem Floß einen Kiel machen. Dann würde es besser schwimmen. Johannes hat mir erzählt, wie sie an der Küste Schiffe bauen. Es muss nicht gut schwimmen, Matthias. Muss nur zusammenhalten, brennen und sinken. Oh. Entschuldige, Ika. Ja, Lent. Ulrik und Arnulf gehen gemeinsam auf die Reise. Stell dir vor, was die Götter für eine Freude mit ihnen haben werden. Die beiden an der langen Tafel. Was war das? Herr im Himmel, das war Maria Zirn. Die Türme und Mauern sind eingestürzt, als wären sie aus Stroh. Wir müssen nachsehen, ob da noch jemand lebt. Du kannst da nicht hin, Matthias. Was, wenn der Berg abrutscht und dich begräbt? Hey, da kommt wer! Die sehen ja aus wie Geister. Ida, Bogen. Ich den linken, du den rechten. Nein, Ida, Wulfhild. Warte, das sind keine Geister. Der eine ist der Dämonenjäger. Ja, und der andere ist Severin Dornberger. Hey, was ist mit euch passiert? Warum seid ihr so bleich? Steinstaub. Wir haben es gerade noch aus dem Kloster geschafft. Aber die Staubwolke hat uns erwischt. Was ist denn da oben passiert? Wir haben das Gräuel getötet. Bist du dir da sicher, Dämonenjäger? Oder ist das nur wieder eine deiner Geschichten? Habt ihr Maria Zirn nicht einstürzen sehen? Wir haben es in die Luft gejagt. Mitsamt dem Gräuel. Zerfetzt, verendet und begraben. Etzel? Ja, was, Bruder? Schau, der Weg führt durchs Gebirge und gabelt sich hier. Dieser führt nach Westen Richtung Zürich, der andere nach Süden. Den wird er nehmen. Und gleich hier, vielleicht 400 Schritt nach der Weggabelung. Erinnerst du dich? Wir sind dort vorbeigerannt. Ah, ich verstehe. Mir gefällt dein Plan, Hadrian. Nicht übel. Dann tun wir es dort. Abgemacht. Was ist, Zwillinge? Habt ihr dann genug geschwätzt? Ja, Eure Majestät. Wir sind uns einig. Gut, dann zeigt, was ihr mit euren Zungen sonst noch könnt. Ulrik und Arnulf waren gute Männer. Tapfer und aufrecht. Sie sind gestorben, um uns zu beschützen. Ich weiß, unsere Trauer ist groß. Es sind so viele von uns gegangen. Aber alle, die noch da sind, werden sich an sie erinnern. Denn das Sterben hat nun ein Ende gefunden. Bist du dir da ganz sicher, Weib? Arnulf! Arnulf! Oh nein. Entschuldigt, dass ich zu meiner Bestattung zu spät komme. Das kann nicht. Das ist das Greuel. Wir haben das Greuel getötet. Ihr habt den abgetötet. Das kann nicht sein. Machen. Keiner bewegt sich. Verstanden? Wer versucht zu fliehen, stirbt. Was willst du? Die Wahrheit sagen. Die Wahrheit ist, du bist ein Untier, das tötet, wie es ihm gefällt. Die Wahrheit ist, es liegt in deiner Hand, wie es weitergeht, Wulfhild. Hört ihr, Leute aus Quill, eure Schulze kann das Töten hier und jetzt beenden. Beenden! Und sie weiß auch wie. Ich habe es ihr gesagt. Sie muss sich mir nur hingeben. Was? Ihr? Ich habe um sie geworben. Ihren Wunsch erfüllt, den toten Schmied zurückzubringen. Ihren Wunsch erfüllt, die Christen zu töten. Deinetwegen? Wulfhild, deinetwegen sind sie gestorben? Nein! Ich habe nur von den Kriegern gesprochen, nicht von den Mönchen. Tja, nun seid nur noch ihr übrig. Ich werde mir jeden Tag einen von euch holen. Jeden Tag. Solange bis Wulfhild nachgibt. Und damit ihr seht, dass ich es ernst meine, fange ich heute damit an. Lass meinen Mann, du Biest! Ich habe es dir gesagt. Es hat begonnen. Das Dorf zappelt am Haken und blutet aus. Und es wird nicht aufhören, bis du dich fügst, Wulfhild. Also, warum bist du wieder hier und nicht bei ihm? Weil ich die Herrin über mein Leben bin. Dein Trotz wird viele Menschen das ihre kosten. Es sei denn, du hilfst mir, einen Weg zu finden, das Groll zu töten. Es gibt keinen, du Närrin! Versteh das endlich! Wir werden sehen. Erzähl mir alles, was du über das Groll weißt, oder? Alles. Du musst nur eines wissen. Am Ende hat es noch immer seinen Willen bekommen. Dann erzähl mir die Dinge, die ich nicht wissen muss. Was ist zum Beispiel mit der Grabhöhle? Welche Grabhöhle? Die unter Nordhang, wo all die Grollskelette liegen. Ach, die. Nun... Das ist keine Grabhöhle. Das ist ein Kampfplatz. Wer ist da? Wer klopft? Wulfhild! Ach, gut. Komm rein in die Schmiede, Schulzin. Es gibt etwas zu essen. Wo bist du gewesen, Wulfhild? Ich hatte schon Sorge, du gibst dich dem Greuel hin. Nein, Ida. Im Gegenteil. Ich werde das Greuel aus der Welt schaffen. Mit eurer Hilfe. Und wie soll das gehen? Ich werde es euch sagen, Swinter. Oder die alte Krähe hat mich draufgebracht. Gibst du dich ihm hin und trägst seine Frucht in deinem Leib, dann wächst dort nicht nur eins heran. Bei Urda waren es 5. Mein Leib war zum Bersten gespannt. Und bei allen Göttern. Ich dachte, die Brut reißt mir die Eingeweide raus, als ich sie gebar. Sie wurden größer und mächtiger. Gestillt mit Niedertracht vom alten Groll, dessen Kraft schwand. Doch nur das Stärkste von ihnen wird der neue Körper für den alten bösen Geist. Und so treten sie nach 10 Monden gegeneinander an, bis alle tot sind, außer einem, dem neuen Greuel. Es schlägt seine Zähne in den Körper der Vaterbestie und saugt dessen vergiftete Huger auf. Dann steigt es tief hinab in den Berg und schläft, bis es vom Duft der Niedertracht der Menschen geweckt wird. Und von dem Alten und den Brüdern bleibt nichts als Knochen und Zähne, gebettet auf die Gebeine ihrer Vorfahren. Ah, jetzt verstehe ich die Worte, die Oda zu mir gesagt hat, als ich mit Ulrich bei ihr war. Sie lauteten, nur das Greuel kann das Greuel töten. Ja, genau das, Jakob Olvard. Genau das ist der Plan. Ihr habt gerade die 11. Folge von Greuel gehört. Wie gefällt es euch bisher? Schreibt es uns gern in die Kommentare oder an hörspiel@wdr.de.